kann hiervon ein schön Exempel sehen an dem, was zu Jerusalem geschehen. Denn da die Jünger sich versammelt hatten in finstern Schatten, aus Furcht vor denen Juden, so trat mein Heiland mitten ein zum Zeugnis, dass er seiner Kirche Schutz will sein. Drum lasst die Feinde wüten, lasst die Feinde wüten.